Dialog 4. Sagen Sie bitte, wann können wir Tennis spielen? Moment, da muss ich nachschauen. Erst um 21 Uhr. Das ist etwas zu spät. Tut mir leid. Sie müssen mindestens einen Tag vorher reservieren.